Mayday 2003. Hallo und herzlich willkommen zur Mayday 2003, live aus der Dortmunder Westfalenhalle. Dieses Jahr ist Trooper of Tomorrow das Motto für die Mayday. Immer noch die größte Hallentanzparty der Welt. Über 20.000 Leute werden auch in diesem Jahr wieder hier erwartet. Und wir sind bis 6 Uhr morgen früh live hier auf der Mayday für euch da. Ich bin übrigens Rebecca Link, werde euch hier Schnittchen und Getränke reichen in den nächsten paar Stunden. Und das erwartet euch in den nächsten Stunden. Zum Beispiel Lexi und K-Paul live, der Westbam, die Zweiraumwohnung live, der Modernist, die Members of Mayday natürlich. Paul van Dyk ist mit dabei und wir fangen jetzt an mit dem Set von Takio Ishino aus Tokio in der Main Area der Mayday 2003. Are you a freak?

Mayday 2003 live aus den Dortmunder Westfalenhallen. In den letzten 20 Minuten habt ihr das DJ-Set von Takio Ishino aus Tokio gehört.